und herzlich willkommen zur 36. Folge von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Wie immer mit der Hoax-Mistress Alexa. Jawohl, anwesend. Und Alexander, dem Hoax-Master. Die Folge ist heute ein bisschen später am Netz. Die es unter der Woche unterladen, wird das nicht stören. Er ist ein bisschen dem Umstand entschuldigt, dass Alexa und ich einen grippalen Infekt in uns sitzen haben, der relativ fies ist. Und ja, wir haben uns mit Pfefferminztee und Hustenbonbons gepimpt, aber ob das ausreicht, ist die Frage. Ja, wir hoffen, dass die Stimmen die Sendung durchhalten, weil wir auch ein sehr schönes Thema für die Sendung der Woche haben. Da komme ich dann gleich nochmal drauf. Was ich vorab machen wollte, war eine Sache, die ich im Forum schon einmal gepostet habe, aber nicht jeder ist ja im Forum. Und zwar ging es da nochmal um Audio oder auditive Fehldeutungen. Es ging um eine Geschichte, was Pink Floyd betrifft, dass man in einem Lied was hören kann, was gar nicht da ist. Das könnt ihr euch dann ja im Forum nochmal durchlesen, wen das interessiert. Aber ich habe da nochmal so ein kleines Rätsel sozusagen oder Audio-Experiment gepostet, was ich hier vielleicht mit euch auch nochmal machen möchte, hier in der Sendung. Und zwar sage ich euch gleich einen Satz bestehend aus, oder nicht einen Satz, sondern drei Sätze bestehend aus deutschen Wörtern. Und es geht darum, dass ihr den Kontext nicht habt und ihr wahrscheinlich die Sätze nicht verstehen werdet. Es sei denn, ihr habt das schon mal gehört, die ich sage. Und dann habt ihr mal eine Woche Zeit zu grübeln. Wer möchte, kann also eine Mail an info@hoaxilla.de schicken mit der richtigen Lösung. Und oder wer sagt, ich will es jetzt unbedingt vorher wissen, kann sich auch gerne per Mail melden. Und dann lösen wir das natürlich auf. Also ich sage jetzt mal die drei Sätze. Man äbte Heu, äbte men nie Heu, äbte beten. Ja, das könnt ihr mal. Ist doch sonnenklar. Könnt ihr mal ein bisschen rätseln, ob ihr wisst, was ich euch damit mitteilen wollte. Und ansonsten, ich habe gerade die Mailadresse schon gesagt, sie kommt ja auch mal im Abspann, aber den hören vielleicht nicht alle. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Geschichten für uns habt, irgendwas loswerden wollt, einfach an info@hoaxilla.de eine Mail schreiben. Und das tut ihr sowieso schon ganz zahlreich, aber für all diejenigen, die vielleicht neu dazukommen, da nochmal der Hinweis, macht das ruhig. Und Alexa und ich nehmen uns in der Regel alle Anfragen an. Das kann manchmal ein bisschen dauern, aber wir bemühen uns da doch auf alles zu reagieren, was kommt. Ja, Alexander, würde ich sagen, dann machen wir jetzt erstmal die Story der Woche und die beschäftigt sich, so wie wir beide uns auch gerade beschäftigen, mit Krankheit und das Thema der Woche dann sowieso ja auch nochmal. Ich werde die gleich mal so runterröcheln, die Story der Woche. Dann machen wir erstmal die Story der Woche. Die Story der Woche. Es gibt ein Wesen, das sich wie kein anderes mit den großen Typhusinfektionen des New York des 19. Jahrhunderts verbindet. Ein Wesen, das durch die Straßen zu gehen scheint und zu seinen Seiten fallen Tausende dem schrecklichen Typhus zum Opfer. Und die Rede ist von Typhoid Mary. Das ist eine Gestalt, die so in der Ikonografie und im menschlichen Gedächtnis verhaftet ist, dass sie unweigerlich eben mit dieser Krankheit in Verbindung gebracht wird. Als ein böswilliges Wesen, das durch die Straßen geht und mit vollster Absicht diese schreckliche Krankheit verbreitet. Was viele aber nicht wissen, ist, dass hinter diesem Wesen ein Mensch steckt, dem tatsächlich nachgesagt wird, mit vollster Absicht diese Krankheit verbreitet zu haben. Und tatsächlich seien ihm Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Menschen zum Opfer gefallen. Schon was da dran ist. Also hat es tatsächlich mal eine Mary gegeben, die den Typhus verbreitet hat mit Absicht. Das ist aber eine spannende Geschichte. Gruselig, ne? Und passt sehr schön zu unserem Thema der Woche, nämlich dem schwarzen Tod, der Pest. Und da werden wir jetzt mal so ein bisschen abtauchen in die Mitte des 14. Jahrhunderts und werden euch mal berichten, was sich da so zugetragen hat in Europa. Und dass wir irgendwo vielleicht auch ein Stück weit froh sein können, hier alle noch zu sitzen. Genau. Aber das machen wir dann natürlich im Thema der Woche. Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, der schwarze Tod als Thema der Woche, die große Pestepidemie, so Mitte des 14. Jahrhunderts, so zwischen 1347 bis 1351, einige sagen bis 1353, also irgendwo in diesem Zeitraum Mitte des 14. Jahrhunderts, die große, große Sterbewelle in Europa. Mhm. Und Alexa, wie viele sind denn da so gestorben? Man sagt so zwischen 20 und 25 Millionen Toten auf jeden Fall in Europa. Aber manche wissenschaftliche Arbeiten sprechen auch von 50 Millionen Toten, was man vielleicht nochmal verifizieren müsste. Genau, das Gros spricht aber eher so zwischen 20 und 25 Millionen Toten. Was ungefähr, damit man da auch eine Einordnung bekommt, damals war es natürlich noch nicht so dicht besiedelt wie so heute, ungefähr einem Drittel der Bevölkerung Europas entspricht. Und das ist natürlich eine immense Hausnummer. Also wenn ich jetzt mal zähle, Alexa, ich und der Erste, der sich den Podcast runterlädt, der wäre dann schon tot gewesen. Yep. Das ist schon nicht unerheblich. Der Begriff schwarze Tod ist übrigens viel neuer, als man das eigentlich glaubt. Also es wurde zwar von der Pestilenz damals gesprochen. Das große Sterben, die große Pestilenz, das waren so die zeitgenössischen Berichte. Genau, aber so der schwarze Tod als Begriff ist eigentlich erst 1832 von Justus Friedrich Karl Hecker, einem Arzt, ins Leben gerufen worden und dann aufgegriffen worden. Auch im Englischen ist sein Werk übersetzt worden. Und dann gab's so die Zeit der großen Cholera-Epidemien, nicht, wo das natürlich dann auch einen großen Absatz fand. Relevanz fand. Genau. Arbeit, genau. Und dann hatte man den Black Death, einen Film haben wir uns auch kürzlich gerade geguckt. Ja, ne? Du warst nicht so begeistert, ne? Also so gut fand ich jetzt Black Death nicht, muss ich ehrlich gestehen. Okay. An der Stelle meine kleine Filmkritik mal eingeschoben, aber wer sich den angucken will, nicht kaufen, aus einer Videothek ausleihen, dann kann man schon einen Film sehen. Und Sean Bean stirbt wieder am Ende. Der stirbt übrigens in all seinen Filmen. Ja, Moment, demnächst aber erst, nein, ich verrate jetzt zu viel. Wir weichen ab. Ja, was war los? Also, was geschah genau während der Pest? Also, scheinbar ist die Pest in Asien ausgebrochen zunächst, ist dann über das Rote Meer, da gab es eine von den Genovesern besetzte Stadt und die ist dann angegriffen worden. Dort sind Seeleute geflüchtet, wollten zurück nach Hause nach Italien und haben da scheinbar den Pesterreger mitgebracht. Ja, man kann anhand der Ausbreitung also wunderbar auch die Handelswege des Europas, des Mittelalters nachvollziehen, weil sich genau entlang dieser Handelswege natürlich die Ausbreitung vollzogen hat. Genau, und dann zog die Pest also von Süden Europas nach Norden bis nach England, also über den Ärmelkanal hinweg und raffte eben die mehreren Millionen Menschen. Ist nicht sogar bis nach Skandinavien? Bis nach Skandinavien rauf, genau. Ja, sie verbreitete sich sehr schnell, da werden wir nachher noch was zu sagen. Und eine gute Beschreibung dessen, was passiert ist, von einem Zeitzeugen ist im Decamerone Giovanni Boccaccio zu finden, genau. Und wir werden das auch mal verlinken, da müsst ihr so ein ganz bisschen besser in der Einleitung zur ersten Geschichte des Decamerone beschreibt er dann in den Zustand. Es geht im Decamerone um 7 Frauen und 3 Männer, die während der Pest auf ein Landhaus flüchten, um sich dort zurückzuziehen. Und sie erzählen sich dann untereinander Geschichten. Diese Geschichten haben da nichts mehr mit der Pest zu tun, aber Boccaccio nutzt in seiner Einleitung sozusagen eine wunderbare Beschreibung dieser Zeit, genau, sehr detailliert. Um deutlich zu machen, warum die auf ein Landanwesen geflohen sind. Und was mich auch immer interessiert hat, das ist mir jetzt auch deutlich geworden in der Beschäftigung, ist, was passiert eigentlich, wenn man die Pest hat? Also was geschah mit den Menschen? Das hat mich immer natürlich brennend interessiert. Und da gab es schon einige sehr interessante Dinge, die mit den Menschen passiert sind, die mit der Pest infiziert waren. Also es ging meistens los mit Beulen in der Leistengegend, unter den Achselhöhlen und am Hals. Dann spuckte man Blut und erbrach sich vor allen Dingen auch. Es gab durch innere Blutung auch eine rot verfleckte Haut. Und die Leute starben wirklich extrem schnell, nämlich meistens schon 3 Tage, spätestens 3 Tage, nachdem die ersten Symptome aufgetreten sind. Genau, und diese Beulen waren teilweise bis Hühnerei groß. Also ihr müsst euch vorstellen, dass da so die Lymphknoten sind, so unter den Ohren. Da waren dann hühnereigroße Beulen. Auf den Innenseiten der Schenkel in der Richtung Leiste waren die. Klar, unter den Achselhöhlen. Genau, und waren voller Eiter und ekligen Zeug. Und daher kommt ja auch der Begriff der Beulenpest, weil da die Erreger dann drin waren. Die häufigsten Beschreibungen. Das Ganze hat noch einen Knackpunkt, aber da werden wir später vielleicht nochmal drauf eingehen. Genau. Und jetzt muss man sich vorstellen, also man lebt in einer Zeit, wo jemand offensichtlich diese Krankheitssymptome entwickelt und binnen 3 Tagen sterben die Leute und man hat überhaupt keine Wahl und kann ihnen nicht helfen. Man kann sie nicht therapieren. Die Medizin zur damaligen Zeit, wie man sich vorstellen kann, Mitte des 14. Jahrhunderts, war völlig überfordert, hatte überhaupt keine Hilfsmittel. Also irgendwelche Blutegel oder der Aderlass haben natürlich überhaupt nicht geholfen gegen die Pest. Und man muss sich jetzt vorstellen, was das für eine Auswirkung auf das soziale Leben der Zeit hatte. Es gab allerdings einen Arzt, ich kriege leider nicht mehr zusammen, wie er hieß, der sich selber eine ganze Weile therapiert hat gegen die Pest, indem er sich immer wieder die Beulen aufgeschnitten hat. Und er hat noch relativ lange Zeit überlebt, bis auch er dann der Pest zum Opfer gefallen ist. Aber auf jeden Fall war dieses Öffnen der Beulen und dieses Ausdrücken sozusagen und diese Arbeit gegen den eitrigen Ausfluss sozusagen noch die Möglichkeit, den Erregern eine Weile zu trotzen. Vielleicht hatte er aber auch nur ein gutes Immunsystem, zumal man weiß nicht genau. Das wird nämlich nicht genau belegt. Natürlich haben Menschen die Pest überlebt, sonst wäre ja ganz Europa gestorben. Und da ist eigentlich gar nicht so genau klar, warum einige Leute, auch wenn sie erkrankt sind, es überlebt haben. Aber viele sind eben gestorben. In der Regel war es das Todesurteil. Und ich war gerade schon beim sozialen Leben. Das sah natürlich grausam aus. Familien entzweiten sich. Also die Familienverbünde haben natürlich zur damaligen Zeit in der Regel relativ eng zusammengelebt. Und die Menschen, die im Verdacht waren, die Pest zu haben, wurden natürlich isoliert. Genau. Teilweise in den Häusern, genau, eingemauert sozusagen und dann nicht mehr beachtet und einfach ihrem Schicksal überlassen. Es gibt da, wer mal in Edinburgh ist, eine wunderbare Geschichte, die man erzählt bekommt, wenn man den Ghost Walk dort mitmacht. Da gibt es ja diese furchtbar engen Gassen und es gibt dann auch den sogenannten Mary Jane's Close, wo angeblich in einem Haus Pestopfer einfach ihrem Schicksal überlassen wurden. Man hat dann das Haus mit einem Kreuz gekennzeichnet und alles zugemauert und die Leute da einfach drin gelassen. Und später mussten die neuen Besitzer erstmal Berge von Leichen wegräumen, als sie das Haus beziehen wollten. Grausige Geschichte. Genau. Richtig gruselig, aber zeigt natürlich, wie man mit den Opfern umgegangen ist. Genau, und wenn die Familie sonst gesund war, hat man auch gerne die Leute mal vor die Tür gesetzt und hat gesagt, los, haut ab, wir wollen euch nicht mehr sehen, wenn die Symptome auftraten. Mhm. Das war so der andere Weg. Und ganz dramatisch natürlich, wenn Kinder erkranken, wurde sich um die Kinder gar nicht mehr gekümmert. Also es gab ja auch wenig zu tun, aber sie erhielten auch überhaupt keine Zuwendung mehr und lagen dann irgendwo rum und mussten sterben. Also wirklich furchtbar. Und das führte natürlich, das kann man sich vorstellen, zu einer fast Endzeitstimmung bei den Menschen. Fall, und die Leute haben gedacht, das jüngste Gericht steht vor der Tür. Genau, sie waren natürlich alle sehr, sehr gläubig, das Europa. Und was man natürlich wissen muss, und das muss man nochmal gerade sagen, 1350 die Zeit herum, also ein bisschen früher natürlich dann, das war kein dunkles Mittelalter mehr, sondern das war eigentlich ein sehr aktives Mittelalter. Die Menschen sind viel gereist. Das gab ohnehin so ein Vorurteil, was man mal hat über das Mittelalter. Genau, aber wir können das ja nochmal. Es war keineswegs so finster, das müsste man aber an anderer Stelle mal genauer ausführen. Genau, es war eigentlich eine sehr lebhafte Zeit, deswegen auch die Handelswege. Es wurde viel gereist, die Leute sind teilweise viel weiter rumgekommen, als wir das heute tun und haben einfach auch ihren Lebensmittelpunkt öfter mal verändert. Und in diese an sich aktive Zeit, zwar sehr gläubig, aber sehr aktive Zeit kam nun dieser schwarze Tod hinein. Wobei so ganz aus dem Nichts kam der auch nicht. Es hatte schwierige Phasen in Europa gegeben, nämlich in verschiedenen Ländern durchaus Hungersnöte zu Beginn des 14. Jahrhunderts. Und es hat, glaube ich, 1340 herum schon mal einen leichten Ausbruch einer Epidemie gegeben, aber welche Krankheit das gewesen ist, also es war auf jeden Fall nicht die Pest, sondern was anderes, das müsste ich nochmal nachschauen. Genau. Nun standen die Leute also vorm jüngsten Gericht und was taten sie? Sie gaben sich, zumindest ein Teil der Bevölkerung, ihren Lüsten vollkommen hin. Sie sauften, sie hurten durch die Gegend, wenn ich das mal so sagen darf. Wir sind ja explicit bei iTunes. Es gab viele leerstehende Häuser, deren Besitzer schon gestorben sind. Das wird auch in Dekamerone beschrieben. Das werden wir übrigens auch verlinken. Das könnt ihr euch dann mal selber durchlesen. Die Leute sind einfach in die Häuser gegangen, die leer standen, haben sich da alles genommen, was noch irgendwie so rumstand, wobei man ja sagen muss, man hat natürlich versuchen müssen, die Menschen relativ schnell unter die Erde zu bringen. Das war bei den Leichenbergen, die da anfielen, teilweise gar nicht mehr möglich. Und normalerweise ist es so, dass die Totengräber sich durchaus das angeeignet haben, was sie bei den Toten noch fanden, nicht aber bei den Pestopfern. Also die hat man weitestgehend in Ruhe gelassen, weil man sich natürlich gedacht hat, wenn ich mir da jetzt irgendwie was aus den Taschen klaue, dann infiziere ich mich auch mit der Pest. Genau, und was natürlich ganz dramatisch ist, also du hast schon gesagt, man Diebstahl, man nahm sich, was man haben wollte, aber auch sozusagen die sexuellen Auswüchse waren für die damalige Zeit dann plötzlich ganz besonders, denn wenn das jüngste Gericht kam, dann musste man auch nicht mehr keusch leben, auch die Frauen mussten nicht mehr keusch leben Und ein anderes Beispiel auch die Tatsache, dass als dann hinterher bei den Adligen die ganzen Diener gestorben waren und auch Dienerinnen, so eine Adlige war es gewöhnt, dass sie angekleidet wird, dass sie gebadet wird. Ja, plötzlich war keiner mehr da. Dann hat man sich eben als Frau auch Männer geholt, als Diener, die einem gebadet und angezogen haben. Für die damalige Zeit eigentlich undenkbar. Aber das war so eine Verschiebung, weil man gedacht hat, das ist sowieso bald alles vorbei. Man muss jeden Tag live to the max, würde man heute modern sagen. Und das sollte man auch machen. Also das Maximum rausholen, weil man nicht wusste, ob man am nächsten Tag nicht schon die Beulen hatte und starb. Das ist natürlich völlig konträr zu der Annahme, dass die Pestenstrafe Gottes ist. Das heißt also, da hat man dann nochmal die Sünden begangen, für die Gott einen mit der Pest vielleicht strafen wollte. Aber es war ja eh schon zu spät, ja, also insofern, also das war eben so ein Teil der Bevölkerung, auf den anderen kommen wir gleich nochmal. Zudem fand das öffentliche Leben praktisch nicht mehr statt. Das heißt, weil natürlich alle starben, waren auch Gerichte und Behörden geschlossen, die gab es ja damals auch schon. Also das heißt, insbesondere auch wenn Gerichte geschlossen waren und auch die Strafverfolgung nicht mehr stattfand, es droht die Anarchie. Es gab niemanden mehr, der einen anklagen konnte, wenn man was geklaut hat oder einen umbracht oder sonst was. Und auch noch hinzukam, du hast es gerade schon angedeutet, die Thronengräber, aber auch die Priester. Die haben ohnehin nicht viel länger gelebt. Die haben auch nicht viel länger gelebt. Also gerade die Priester, es gab immense Sterben, weil die natürlich versucht haben, immer noch die Sakrale zu geben, den Kranken und Sterbenden. Und die überlebten nur wenige Tage länger, weil sie sich natürlich auch offensichtlich infizierten und die Totengräber eben auch. Also es brach alles weg. Ich habe irgendwo gehört, dass die durchschnittliche Lebenszeit während einer Pestwelle von einem Priester ungefähr 3 Wochen betrug. Genau, also nach Weihung, bis er dann selber der Pest erlegen war, 3 Wochen. Und das ist extrem kurz. Eine Lebenserwartung von 3 Wochen. Hochrisikojob, müsste man heute dazu sagen. Oh, ja. Da kann jedes Atomkraftwerk gegen abstinken oder so. Unfassender Kommentar, aber dann lassen wir es mal einfach so stehen. Zudem, du hast eben schon eine Hungerspest Anfang 1340 erwähnt, aber ja, es entstand jetzt auch noch zusätzlich auch noch eine Hungerpest. Niemand backte mehr Brot. Die Landwirte kümmerten sich nicht mehr um das Vieh. Es fand nichts mehr statt und die Leute hungerten einfach. Und das kommt natürlich auch nochmal hinzu, dass eben also da ganz offensichtlich sehr, sehr schwierige Zeiten waren. Nicht nur starben die Leute, es gab auch keinen Vertrieb mehr, es gab keinen Markt mehr. Also insgesamt eine sehr, sehr schwierige Situation, vor der die Leute standen. Alexander, du hast gerade schon gesagt, die Pest als Strafe Gottes, als der Hauptgrund, warum das die Menschen überhaupt ereilte. Und die einen schlugen also nur völlig ins Gegenteil und sagten, wir gehen jetzt einfach mal fleißig weiter, sünden ist eh alles zu spät. Aber die anderen haben sich massiv bestraft für diese Sündhaftigkeit der Welt sozusagen. Genau. Das war nämlich die Flagge Landen. Ja, genau. Also es gab dann wirklich, das ist auch in den Quellen teilweise sehr schön beschrieben, ganze Züge von solchen Büßenden, die durch die Straßen zogen und sich dabei selber ausgepeitscht haben. Also es ist kein Klischee, was wir hier schildern, sondern das ist durch Quellen eigentlich wirklich belegt. Genau, die meisten hatten dann nach den Quellenangaben so 3 schwänzige Peitschen mit Knoten und in die Knoten waren Nägel oder Nadeln gesteckt. Auf jeden Fall und die peitschen sich. Und was da natürlich hintersteckt, ist so ein bisschen das Leiden Christi nachzuempfinden, der ja auch für die Menschheit gelitten hat im christlichen Glauben, und die Flagellanten zogen also durch das Land und zogen von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und perfiderweise haben sie damit eigentlich die Pest noch weiter verbreitet. Mit Sicherheit waren sie auch ein beitragender Faktor zur Verbreitung der Krankheit, klar, weil die natürlich weitergezogen sind. Ja, wir kommen nochmal auf die Toten zurück, denn die massive Anzahl der Toten, nicht nur musste man jemanden haben, der sie wegbrachte, sondern man musste natürlich auch einen Ort haben, wo man sie hinbrachte. Und das führte auch zu logistischen Problemen. Also nur mal ein Beispiel aus London. Ich glaube, London hatte so in der Mitte des 14. Jahrhunderts ungefähr 100 Kirchen, jede mit einem eigenen Friedhof, und die waren innerhalb der allerkürzesten Zeit völlig überfüllt. Und man musste sich überlegen, was man mit den Leichenbergen macht. Also in Frankreich hat man dann, also erst überall natürlich außerhalb der Städte Gottesacker geweiht und dort lange Rinnen angelegt, in denen die Toten dann sogar in mehreren Lagen beigesetzt wurden. Und in Frankreich hat der Papst sogar die Rhone geweiht, damit die Toten einfach in den Fluss geworfen werden können. Genau, zu der Zeit lebte der Papst nämlich in Avignon und nicht in Rom, wie es heute ist. Also er lebte in Frankreich und ja, also es wurden eben Massengräber in der Regel angelegt, lange Rinden, mehrere hundert Meter lang, in der dann in 5 Lagen teilweise die Toten gestapelt wurden. Also unfassbar. Und das zeigt eben, dass man irgendwie der Lage überhaupt nicht mehr Herr werden konnte. Mhm. Also wir zeichnen gerade ein extrem düsteres Bild und das war auch so. Und die Menschen waren also völlig verzweifelt. Und das Allerschlimmste war, wir haben es gerade schon, kein Mensch wusste, wo es herkommt. Und sie wussten auch überhaupt nicht, was sie tun konnten, um sich gegen die Krankheit zu schützen. Und das war natürlich extrem unbefriedigend. Man starb und wusste gar nicht, warum und wusste gar nicht, wie man sich schützen konnte. Und das führte zu einer Reihe von Theorien, was denn die Krankheit übertrug oder hervorrief. Und da gab es natürlich auch wieder sehr, sehr abstruse Dinge dabei. Und ja, ein Volksstamm oder ein Glaubensvolksstamm ist ja auch schon wieder falsch, sondern eine Glaubensgemeinschaft, die wurde natürlich da sofort wieder herangezogen, Alexander. Ja, die Juden wurden extrem verfolgt durch Pogrome, durch Selbstjustiz sozusagen, weil man ihnen einfach vorgeworfen hat, die Brunnen vergiftet zu haben. Das hatten wir an anderer Stelle schon mal erwähnt in einer anderen Folge. Sie waren auf jeden Fall die Sündenböcke für die große Pestwelle. Und man hat dann natürlich auch Geständnisse abgepresst von einzelnen Personen, dass sie Gift in die Hand bekommen hätten, dass sie in einen Brunnen werfen sollten. Und das hätten sie dann natürlich auch gemacht. Und damit dafür gesorgt, dass die Pest sich so ausbreiten kann. Genau. Und die Menschen sind dann, ja, also erstmal natürlich bestraft worden, aber auch genauso an der Pest gestorben wie alle anderen. Genau, denn es war so, dass die Juden in der Regel etwas abseits lebten, also in eigenen kleineren Ghettos oder außerhalb der großen Städte in kleineren Gemeinden und waren somit zunächst mal nicht so stark von der Krankheit getroffen. Und das führte dazu, dass die Christen dann gesagt haben, ihr seht ja, die werden auch gar nicht so doll krank oder so viel krank wie wir. Da muss ja was dran sein. Und das führte letztendlich am Ende zu einer Mob-Mentalität, zu einer Lynchjustiz. Es sind also da wirklich auch Juden verbrannt worden, so eine Art Hexenverfolgung, die dann... Ja gut, aber wenn es soweit kam mit der Infektion, dann waren natürlich Juden genauso betroffen wie alle anderen. Das auch. War dann letztendlich so, aber man wollte irgendwo seinen Unmut Luft machen und das war dann das Ziel. Ja, eine zweite Theorie ist das sogenannte Miasma. Mhm. Alexa, ja, das ist, bedeutet eigentlich erstmal sowas wie eine Verunreinigung oder Befleckung. Gemeint ist aber eigentlich eine Luft, die von üblen Gerüchen durchsetzt ist und damit Krankheiten übertragen kann. Und man hat dann versucht, aus Schutzgründen Kräuter zu verbrennen und den Dampf einzuatmen. Diese berühmten Schnabelmützen der Ärzte übrigens, die man auch auf so vielen zeitgenössischen Bildern sieht, rühren auch daher. Und es sollte als Schutz dienen, Feuer abzubrennen. Also der Papst hat zum Beispiel etliche Wochen zwischen zwei Feuern verbracht. Ne? Er hat sich in seiner Halle isoliert in Avignon und hat dann eigentlich nur zwischen zwei Kaminen gesessen die ganze Zeit und hat dann natürlich auch überlebt. Aber man weiß natürlich nicht, ob das nicht vielleicht durch die Isolation wahrscheinlich kam. Ja, genau. Und um zu den Schnabelmützen der Ärzte noch ganz kurz, da war es tatsächlich so, dass die vorne drin so eine kleine Kerze hatten oder so eine Art Teelicht und darüber wurden dann Kräuter verbrannt und diese Dämpfe sollten sie nicht permanent husten mussten. Tja, wahrscheinlich mussten sie das sogar. Wahrscheinlich, ne? Ja, und das sollte sie vor diesem Miasma schützen und das ist eigentlich ja eine Tröpfcheninfektion, ohne dass man eine Ahnung hatte, dass es Tröpfcheninfektionen oder Viren so solche Dinge gab. Richtung, ja. Aber natürlich war der Weg, Luft zu verbrennen, damit dann das Miasma verbrannt wurde. Ja. Man ist dann allerdings auch relativ schnell darauf gekommen, dass das Berühren der Toten oder sogar der Dinge, die Toten besessen haben, auch ein Übertragungsweg war. Genau, da gab es ja auch Beispiele, dass irgendwie Schweine, die dann durch die Leichen geschnüffelt sind, die auf den Straßen lagen, auch relativ schnell dann an der Krankheit gestorben sind oder tot umgefallen sind. Und man hat dann vermutet, dass das also durch offensichtlich auch auf Tiere sich zu übertragen ist. Und ja, das waren ja auch die Zustände, nicht? Also das war auch zum Beispiel nicht unüblich, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, dass es Hunde gab, die dann durch die Städte liefen mit Körperteilen von Menschen, die schnell genug unter die Erde gebracht wurden, weil sich niemand um die Tiere gekümmert hat. Genau. Ja, eine ganz plausible und einfache Erklärung haben wir eben schon gesagt, wir wollen sie der Vollständigkeit halber noch einmal nennen, nämlich, dass die Pest eine Strafe Gottes ist und da kann man sich sowieso nicht vorstellen. Ja, dass Gott nämlich so etwas wie einen Wind über die Welt schickt, der dann die Pest verbreitet. Genau, und das jüngste Gericht verbreitet und da kann man sich sowieso nicht gegen schützen und ja, das nochmal der Vollständigkeit halber hinten dran. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, das düstere Bild der Pest, glaube ich, ausgiebig genug gezeigt für euch. Und es war dann so, dass irgendwann zwischen 1350 und 1353 die Pest verschwand. Ja. Also es traten keine Fälle mehr auf. Es gab immer wieder regional kurzes Aufflammen der Krankheitswelle, aber nie mehr in dieser Ausprägung, wie es war. Also im Prinzip hatte Europa bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts immer wieder mit schweren Ausbrüchen zu kämpfen, aber diese riesige Pestwelle, die jetzt als der Schwarze Tod in die Geschichte eingegangen ist, die hat es natürlich in der Form nicht mehr gegeben. Genau. Mhm. So. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz uns beschäftigen, bevor wir dann mal darauf kommen, was denn die Pest eigentlich gewesen ist. Was für Auswirkungen der Schwarze Tod auf die damalige Gesellschaft dann hatte, vor allen Dingen, als es vorbei war. Genau, also die Gesellschaft hat sich absolut gewandelt durch diesen großen Einbruch in das öffentliche Leben. Zum Beispiel das Lehenswesen ist völlig auseinandergebrochen. Das kann man am Beispiel England wunderbar sehen. Das Lehenswesen, das eigentlich vorsah, dass Bauern gegen Pacht sozusagen Land bearbeiten, ist komplett umgewandelt worden, weil einfach erstens diejenigen, die überlebt haben, große Ländereien geerbt haben und damit relativ reich geworden sind. Genau, weil der Bruder zum Beispiel das Land von seinem verstorbenen Bruder geerbt hat und dann, das war so in diesem Lehnsrecht und dann hatte er plötzlich zwei Ländereien. Und so ging das dann immer weiter und weiter. Und zweitens hat man sich auch gar nicht mehr so an die an das Lehnswesen gehalten. Das heißt also, der Lehnsherr konnte zwar sagen, hier, Moment mal, du bleibst jetzt hier und bearbeitest das Land, aber wenn die Leute dann letzten Endes weggehen wollten, in die Stadt gehen wollten und dort gegen einen horrenden Lohn, weil die natürlich auch gestiegen sind, die Löhne, arbeiten wollte, dann hat er das einfach gemacht. Dann ist er einfach gegangen und der Lehnsherr hat eigentlich relativ wenig Möglichkeiten, da irgendwie einzugreifen. Genau, es sei denn, er verpachtete das Land deutlich unter Preis, damit er überhaupt noch jemanden fand, der das Land bestellte. Und das war so das erste Mal, dass es direkt ein Angebot und Nachfrage die Preise diktierten. Das gab es vorher nicht, denn der Adel war der englische König hat, glaube ich, nochmal irgendwann versucht, die Löhne an die Zeit vor der Pest anzugleichen. Aber durch Streiks, auch das war neu, und Aufstände ist das dann relativ schnell zunichte gemacht worden. Genau, genau. Also dadurch, dass einfach zu viele Menschen gestorben waren, mussten Zugeständnisse letztendlich gemacht werden. Und eine zweite große Auswirkung war dann auf die Kunst auch und auf allen Ebenen. Und es entstand eine sehr lebensbejahende und produktive Kunstphase. Und vielleicht ist da so ein bisschen der Schluss, den ich jetzt hier gewagt, aber wir befinden uns an der Schwelle zur Renaissance und vielleicht war das auch ein Stück weit ein Einflussfaktor auf das Entstehen der Renaissance. Habe ich auch gerade gedacht, könnte man sich durchaus vorstellen, ja. Nicht? Also immerhin, also die Renaissance ist dann ja bekannt für das Kunstschaffen. Und eine zweite Auswirkung war natürlich auch der künstlerische Umgang mit dem Tod in einer sehr starken Klarheit. Es gab also diesen Bilder des Dans Macabre, also wo dann Skelette neben Lebenden standen. Also man war dem Tod deutlich näher durch die Erlebnisse und man akzeptierte ihn. Hat aber auch Kraft geschöpft, einfach durch die Tatsache, dass man so etwas Schreckliches wie den Schwarzen Tod oder die große Pestilenz überlebt hat. Genau. So, jetzt ist natürlich die Frage, was war denn der Auslöser für den Schwarzen Tod? Und da werden jetzt viele unserer Hörer sagen, ja, ist doch einfach. Kennen wir schon, hier Rattenflöhe und so, aber es ist bei weitem nicht so trivial, wie neue Untersuchungen erscheinen. Und auch das hat uns ziemlich überrascht und wir müssen das, glaube ich, ein bisschen genauer betrachten. Also vielleicht fangen wir mal ein bisschen chronologisch an, so Ende des 19. Jahrhunderts. Mit einer Pestwelle in Hongkong, die auftrat. Und da können wir, glaube ich, mal einsetzen. Und Alexandre-Émile Jean Yersin hat da als Arzt gearbeitet und ist auch hinzugezogen worden, um die Pestepidemie einzudämmen. Und ist dann irgendwann auf die Idee gekommen, die Pestbeulen der Toten zu öffnen. Es hat ewig gedauert, bis er Zugang zum zur Leichenhalle bekommen hat, um überhaupt seine Arbeit tun zu können. Also die Behörden wollten ihm das, glaube ich, verweigern über lange Zeit. Er hat es dann irgendwann doch gemacht. Das Blut, glaube ich, ist schon öfter untersucht worden. Dort hat man aber wenig Hinweise gefunden. Aber irgendwie war noch niemand auf die Idee gekommen, die Beulen selber zu öffnen. Und das hat er dann, man muss sagen, unter Einsatz seines Lebens getan. Und hat dann Proben entnommen und diese unter dem Mikroskop untersucht und ist dann auf ein Bakterium gekommen, das heute als Yersinia pestis bekannt ist. Genau, also die diese Flüssigkeit in den Pestbeulen war sozusagen ein so dicker Brei von Bakterien, das ist also wirklich schon breiartig, waren es waren alles Bakterien, eben dieser Erreger Yersinia pestis. Und das ist eigentlich ein Bakterium, was eine Zoonose, also eine Tierkrankheit ist. Das betrifft nämlich eigentlich das Ratten. Das kann ja öfter in der genau. Biologie. Genau. Und die Ratten haben also zunächst diese Krankheit gehabt und sind daran verschorben. Und als Überträger wurde dann der Rattenfloh herangezogen. Auch dazu hat er ein Experiment gemacht. Er hat also quasi zwei Ratten, eine gesunde und eine kranke, nebeneinander gesetzt und hat mal geschaut, wie lange das dauert, bis die gesunde Ratte sich ansteckt, wenn die infizierte Ratte nicht direkt Kontakt hat. Und es hat, glaube ich, gar nicht allzu lange Zeit gedauert, bis dann auch die gesunde Ratte erkrankt ist. Und als Übertragungsweg hat sich dann relativ schnell der Rattenfloh herausgestellt. Genau, also die erste Ratte hat sie so übereinander in so einen Käfig gesetzt. Die erste Ratte verstarb und die Rattenflöhe konnten dann eben kein Blut mehr von der Ratte ziehen. Sind dann übergesprungen. Und die durch diesen Weg haben sie dann die andere Ratte angesteckt. Und damit schien die Erklärung gefunden zu sein. Ja, also Yersinia pestis oder auch die Beulenpest ist da die absolute Lehrmeinung gewesen, war auch der für den Schwarzen Tod verantwortlich. Genau, also das berühmte Medizinjournal in England, The Lancet, schrieb das dann auch sofort und sagte, man hätte jetzt also definitiv das gefunden. Und ja, dann könnten wir an dieser Stelle aufhören, aber eigentlich, ja. So trivial ist es eben nicht. Ja, also nochmal zur Erinnerung, neben der Pestwelle in Hongkong hat man eben auch ein großes Rattensterben gehabt, also wo die Ratten wirklich tot in den Straßen lagen. Genau, es gab also fast mehr tote Ratten als tote Menschen in Hongkong zu der damaligen Zeit und also ganz bezeichnend. Ja, wir kommen zu den Problemen mit dieser Theorie. Genau, also erste Theorie, der Rattenfloh, der in Hongkong das übertragen hat, ist sehr kälteempfindlich und Temperaturen unter 14 Grad übersteht dieser Rattenfloh nicht und da fühlt er sich auch überhaupt nicht und wohl. Und als kleine Randanmerkung, der indische Rattenfloh ist auch erst weit nach Ausbruch des Schwarzen Todes und der großen Pestwelle in Europa verbreitet gewesen. Genau. Also das alleine konnte sicherlich kein Grund sein, um gerade im kühleren Norden Europas die Pest zu übertragen. Man hat dann sehr relativ schnell dann auch eine Erklärung dafür gefunden, hat gesagt, na gut, also auch der Menschenfloh war dann in der Lage, die Pest zu übertragen. Und das erklärte auch natürlich dann wieder, warum die Menschen sich gar nicht schützen konnten, wenn Flöhe und Ratten waren nach der damaligen These überall vertreten, also in jedem Haus und wenn da keine Flöhe waren, dann waren es die Rattenflöhe oder die Menschenflöhe, die übertragen wurden. Aber auch das hat ein Problem, denn entgegen langläufiger Meinung, und das wird immer prägnanter offensichtlich, gab es gar nicht so viele Ratten auf dem platten Land in Europa. Es gibt da wunderbare Belege über die Bautätigkeit aus der Zeit, also aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, die gar nicht vorsieht, irgendwie sich gegen Ratten zu schützen. Man kann daraus schließen, dass zumindest auf dem Lande die Ratten überhaupt nicht so verbreitet waren, wie wir das immer so haben in unserer Vorstellung. Also in den großen Städten, vor allen Dingen im Süden, mag das so gewesen sein. Aber wenn man dann mal nach England blickt und dort aufs Land, dann kommt man mit der Erklärung nicht mehr so ganz weit. Genau, also zudem scheint also so zu sein, dass die Ratten und der Rattenfloh so als eigentlicher Überträger gar nicht so unbedingt in Frage kommen. Vor allen Dingen müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass es in keiner Quelle ein wirklich detailliert beschriebenes Rattensterben gibt im Mittelalter. Also ich weiß zwar nicht, wie da sozusagen der Stellenwert ist und wie genau die Chronisten die Verhältnisse beschrieben haben, aber ich denke, Hunderte oder Tausende von toten Ratten in den Straßen wären sicherlich einen Eintrag in die Chronik auch wert gewesen während so einer Pestwelle. Also es ist ein bisschen unsicher, weil man natürlich auch sagen könnte, dass man diesen Umstand, wenn er denn da gewesen wäre, einfach vernachlässigt hat in der zeitgenössischen Geschichtsschreibung. Aber unter Umständen wäre das so eklatant gewesen, dass man es durchaus hätte erwähnen müssen. Genau, es gibt also einen Wissenschaftler von der Uni Glasgow, Professor Samuel K. Cohen, der das also untersucht hat. Und der fand eben also nichts diesbezüglich der hat wirklich hunderte, wenn nicht tausende von Quellen sich durchgelesen. Ein weiteres Problem bei diesem Übertragungsweg, den wir eben beschrieben haben über den Rattenfloh, ist die extrem schnelle Übertragungsquelle. Und Geschwindigkeit und Verbreitungsgeschwindigkeit. Also von Neapel bis Tromsø, glaube ich, 3700 Kilometer ungefähr. Ne? Das hat sie dann in 3 Jahren geschafft. In 3 Jahren. Und wenn man das mal runterrechnet, entspricht das einer Verbreitungsgeschwindigkeit von 3,4 Kilometer am Tag. Ja. Also jeden Tag ist die Pest 3,4 Kilometer weitergereist. Und das ist schon extrem schnell und über diesen komplizierten Übertragungsweg schon fast gar nicht mehr zu erklären und so aggressiv war es gar nicht. Ein weiterer Aspekt, den ich jetzt mal kurz vorhergreife, der auch war, Yersinia pestis in Hongkong hatte bei weitem nicht die Sterblichkeitsraten, die der Schwarze Tod offensichtlich im Mittelalter hat. Also es haben viel mehr Leute in Hongkong die Pest überstanden, als das im Mittelalter der Fall war. Also ein Drittel war da bei weitem nicht die Todesrate. Die Leute waren zwar schwer krank, haben aber dann doch häufiger überlebt, als es beim Schwarzen Tod der Fall war. Und man hatte zu der Zeit genauso wenig ein wirkliches Heilmittel gegen diese Krankheit wie damals im Mittelalter, nicht? Also der Erreger war noch nicht mal identifiziert und dementsprechend gab es natürlich auch keine Möglichkeit, ein Medikament dagegen zu verabreichen. Genau, also die Antibiotika, wie wir sie heute kennen, gab es zu der Zeit eben noch nicht, genau. Ja, das andere große Problem sind die Symptome. Wir haben ja am Anfang gesagt, und das ist das, was man so gemeinhin kennt, ja, da gibt's dann diese Beulen die Beulen zeugen eben, dass es sich tatsächlich um Yersinia pestis, um die Beulenpest gehandelt hat. Aber diese Symptome kamen gar nicht in allen zeitgenössischen Beschreibungen vor. Also es gibt genauso Quellen, die eher davon sprechen, dass die Erkrankten fahle Flecken auf der Haut hatten und Hautausschlag und dann vor allen Dingen sich erbrochen haben und Blut gespuckt haben und dann im Fieber vergangen sind sozusagen. Genau. Also auch das passt da nicht unbedingt alles überein. Und ein weiterer Aspekt, da gab es eine kleine Stadt in, war es Irland oder war es England, Großbritannien? In England. Wo also auch nochmal ein Fall, ein ganz lokal begrenzter Fall der Pest auftrat. Und auch auf eine Stadt letztendlich begrenzt war. Und man konnte dabei sehr gut, zumindest, wird zwar wissenschaftlich ein bisschen angegriffen, aber immerhin haben die sehr viel Mühe gegeben. Ja, das war ein Ausbruch der Pest 1665 und die Bewohner des Dorfes, nachdem sie dann festgestellt haben, dass sie die Krankheit in ihren Reihen haben, waren dann so fair und haben gesagt, wir isolieren uns komplett. Man hat dann irgendwie sogar so einen Treffpunkt am Dorfrand abgemacht, wo Menschen vielleicht Lebensmittel hinbringen konnten und so weiter. Und die Bewohner haben dann Geld dort abgelegt im Gegenzug. Das Geld haben sie in Essig eingelegt, damit es also desinfiziert war. Also sehr umsichtig, die ganze Geschichte. Und was aber bezeichnend ist, wenn man sich dort die Sterbequote oder die Beerdigungsrate anschaut, dass die Menschen offensichtlich eine Inkubationszeit von 3 Wochen hatten. Also und dass der Erreger offensichtlich von Familie zu Familie gesprungen ist. Also es ließ sich wunderbar anhand der Kirchenbücher verfolgen, wie dann eine Familie nach der anderen erkrankt ist und offensichtlich da auch persönlicher Kontakt eine große Rolle gespielt hat. Genau, also all das spricht so ein bisschen dagegen, dass der Rattenfloh und die Ratte irgendwie so ursprünglich zumindest allein verantwortlich für den schwarzen Tod war. Aber was gibt es jetzt für eine Lösung? Und da gibt es inzwischen eine These, die das sehr gut beschreiben kann, und zwar, dass es sich beim schwarzen Tod eher um ein hämorrhagisches Fieber gehandelt hat. Also wir alle kennen Ebola und sozusagen ja die Auflösung der inneren Organe und da würde dann natürlich auch das Blutspucken und Bluthusten wieder hineinpassen. Genau, und die inneren Blutungen unter der Haut und an den Gliedmaßen und im Körper, die dann zu den Flecken führen. Mit Sicherheit, weil diese hämorrhagischen Fieber halt auch hochinfektiös sind und sehr, sehr ansteckend sind, würde das auch eher diese schnelle Verbreitungsrate erklären. Den Schluss machen wir mal gleich. Jetzt kommen wir wieder auf ganz aktuelle Befunde, nämlich im Jahr 2010 fand man in Gräbern in Europa, in diesen Massengräbern, zumindest einige genetische Varianten von Yersinia pestis. Also man konnte da die DNA des Erregers finden. Und was also davon schließen lässt, dass also Menschen in diesen Massengräbern auch an der Pest erkrankt sind, an der Beulenpest. Und damit dann also auch die Übertragung durch Tröpfcheninfektionen, vielleicht auch bei der Yersinia pestis natürlich auch dabei war. Es war also auch die Lungenpest gefunden worden. Und wenn man jetzt uns beide mal fragt, und wir betrachten das jetzt natürlich nicht als Wissenschaftler und wir können das nicht quellenfundiert belegen, aber ich würde für meinen Fall eher Vermutung, Huxler weiß diesmal nicht Bescheid. Ein ausgestorbener Strang ist. Na, entweder ein ausgestorbener Strang oder wahrscheinlich sogar in diesem Massensterben eine Kombination verschiedener Krankheiten. Ja. Also Yersinia pestis, gepaart aber mit Sicherheit auch mit einem hämorrhagischen Fieber. Und das beides zusammen in einem Massensterben führt natürlich auch dazu, dass es den Leuten irgendwann rotzpiep egal ist, warum die Menschen sterben. Und wenn beide Fieber kriegen und Blutspucken sich übergeben, dann schaut man auch gar nicht mehr nach, ob alle unter Umständen die Beulen haben oder auch nicht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eine für mich die befriedigendste Erklärung, zumindest im Moment, auch wenn sie nicht wissenschaftlich ist. Also ganz so einfach, wie es heißt, ist es offensichtlich nicht. Also die Pest ist nicht nur Yersinia pestis gewesen, sondern mit Sicherheit auch noch was anderes dabei. Auf jeden Fall noch ein interessanter Forschungsgegenstand. Genau, also wir können festhalten, so klar aufgelöst, wie wir das immer glauben, ist es nicht. Und es wird mit Sicherheit noch eine Reihe von interessanten wissenschaftlichen Studien dazu geben. Und vielleicht werden wir auch nochmal irgendwann darüber berichten, in einiger Zeit, wenn es neuere Studien zum Thema gibt. Und ja, zumal ja, also wenn wir jetzt wieder auf die Beulenpest, auf Yersinia pestis zurückkommen, es tatsächlich auch jetzt immer wieder Ausbrüche gibt. Genau. Jedes Jahr. Und in den letzten 10 Jahren sind, glaube ich, bis zu 30 Menschen an diesem Erreger gestorben. Also hat das Ganze auch eine gewisse Aktualität. Genau, die Pest ist immer wieder da. Wobei, wir wollen jetzt auch nicht in Panik verfallen. Ich erwähne nur mal gerade, also wir haben einen grippalen Infekt, wir haben nicht die Influenza. Aber in der Influenza sterben in Deutschland jedes Jahr ungefähr 20 bis 30.000 Menschen. Also da sind die Sterberaten durch die Pest eher gering, weil es einfach sehr gute Antibiotika heutzutage natürlich gibt. Ja, wir hoffen, dass wir euch da jetzt ein bisschen was Neues über die Pest berichten konnten und würden dann an dieser Stelle mal stoppen, Alexa, und dann musst du uns nochmal aufklären, ob jetzt Typhoid Mary nur ein Aberglaube Schreckgespenst oder eine reale Person. Oder eine reale Person war. Das wollen wir doch jetzt nochmal erfahren. Die Auflösung. Tatsächlich steckt hinter Typhoid Mary eine reale Person, nämlich eine Köchin in New York, die dort auf jeden Fall zwischen 1900 und 1906 immer wieder bei verschiedenen Familien angestellt war. Aber diese völlig übertriebenen Vorstellungen, die ich am Anfang geschildert habe, die entsprechen mit Sicherheit nicht der Wahrheit. Was auffällig war, ist, dass sie tatsächlich ein Träger des Erregers war. Und dass tatsächlich einige Familien von dieser Krankheit befallen waren, nachdem sie dort angestellt war. Aber wenn es hochkommt, hat sie 30 Menschen infiziert und 3 davon sind gestorben. Also diese Tausenden von Toten, die man ihr andichtet, entsprechen keinesfalls der Wahrheit. Sie ist tatsächlich auch einmal in einem Krankenhaus mehr oder weniger eingesperrt gewesen, zwischen 1907 und 1910 nämlich. Und dort hat man eben festgestellt, dass sie eine Trägerin des Erregers ist, hat dann aber beschlossen, dass es gemein wäre, sie die ganze Zeit einzusperren und hat sie dann sozusagen wieder entlassen. Und sie hat auch fröhlich weiter gekocht für die Menschen und es hat dann unter Umständen auch weitere Infektionen gegeben, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, in dem das heute geschildert wird. Sie soll wohl ein etwas feuriges Temperament gehabt haben, also recht leicht erregbar gewesen sein und auch relativ starkköpfig, soweit die geschichtlichen Belege. Aber das alleine hat wahrscheinlich nicht ausgereicht, um sie zu diesem Monster der Typhoid Mary und zu diesem Geist, der heute in die Folklore eingezogen ist, zu machen, sondern sie war eigentlich eine ganz normale Köchin in New York im frühen 20. Jahrhundert. Naja, dann haben wir die Geschichte ja auch noch aufgelöst. Genau. Und unsere Stimmen haben so gerade eben durchgehalten. wir hoffen, dass das nächste Woche wieder etwas... Dass wir einen Husten so rausschneiden mussten. Das glaubt kein Mensch. Also wir hoffen, dass das nächste Woche wieder etwas einfacher wird. Wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Vielleicht noch einmal ganz kurz der Satz vom Anfang zum Rätseln. Man ebte heu. Äbde me nie heu, äbde beten. Ah, jetzt habe ich ihn auch falsch betont, aber egal. Naja, ging so. Da könnt ihr nochmal drüber nachdenken die Woche und euch eine schöne Zeit. Wer möchte, feiert Karneval schön. Wir sind ja eher so nicht so karnevalslastig. Und natürlich, wie immer, schön skeptisch bleiben. Tschüss. Dann, tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die wir zur Verfügung haben. Huxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2011.